1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das war ein Wochenende. Ich habe im Bett gelegen und habe mich auskuriert. Der Papst ist zurückgetreten und alle glauben, es wird besser. Ich glaube das nicht. Die Franzosen haben die Ehe für alle beschlossen, also für Schwule und Lesben, plus Adoptionsrecht, trotz großer Proteste in der Bevölkerung. Bravo, Frankreich. Und tatsächlich, Edmund Stoiber schlägt vor, dass Stefan Raab zusammen mit den Kollegen von der ARD, ZDF und von RTL das Kanzlerduell mit moderieren soll. Also Angela Merkel und Peer Steinbrück. Ich finde das gar nicht so schlecht. Wie findet ihr das? Also warum eigentlich nicht? Und ich könnte mir vorstellen, dass Angela Merkel und Peer Steinbrück da auch nichts gegen hätten. Können wir ja vielleicht drüber reden. Aber wir haben heute eine Freitemennacht und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Martin. Martin ist 39. Hallo Martin. Ja, hallo Jürgen. Um was geht's bei dir? Ich würde gerne mit dir mal über den Martin Lohmann sprechen. Ah, ja. Brisantes Thema. Ja. Martin Lohmann, muss das vielleicht kurz erklären. Martin Lohmann ist ein Katholik, Leiter eines privaten katholischen Fernsehsenders. Genau. Journalist, Publizist, ist vorige Woche und davor die Woche aufgetreten bei Günther Jauch und bei Markus Lanz. Und hat sehr viel Furore gemacht über seine Aussage, oder zu seiner Aussage, dass er im Prinzip gegen die Pille danach ist. Im Klartext, dass es moralisch legitim ist oder sein sollte, wenn eine Frau nach einer Vergewaltigung ein Kind austrägt. So kurz zusammengefasst. Genau, und ich habe das, ich habe die Sendung nicht live gesehen, ich habe die auf YouTube gesehen. Mhm. Und ich war erschüttert, was dieser Mann da von sich gegeben hat. Ich habe übrigens auch deinen Eintrag bei Facebook gelesen. Ja. War ich sehr, sehr also positiv davon angetan, was du geschrieben hast. Ich muss sagen, mich hat das völlig umgehauen. Ich habe dazu einen Text geschrieben auf Facebook, auf meiner Seite. Und ich habe eine Fanseite und da kann man unten, das können die anderen nicht sehen, da kann man lesen, wie viele Menschen einen Beitrag gelesen haben. Und diesen Text über Lohmann haben 820.000 Menschen gelesen. Das hat mich schon sehr, sehr umgehauen. Ja. Also dich hat die Aussage von Herrn Lohmann auch provoziert? Ja, ich bin selber katholisch. Mhm. Ich habe viele, viele Jahre, also ich bin jeden Sonntag zur Kirche gegangen. Ich bin Organist. Bitte? Du bist Organist, ja. Ich bin Organist, ja. Also ich habe das gelernt. Ich habe eine Ausbildung zum nebenberuflichen Kirchenmusiker gemacht. Mhm. Und bin jetzt aber allerdings nicht aktiv tätig. Mhm. Also ich habe vor 2 Jahren im Oktober aufgehört, aus Zeitgründen. Mhm. Und also was jetzt momentan so in der katholischen Kirche abgeht, bin ich einfach nicht damit einverstanden. Ja? Nun kann es ja sein, dass die Karten ganz neu gemischt werden, wenn wir demnächst einen anderen Papst haben. Glaubst du daran? Da bin ich gespannt, ja. Da bin ich gespannt, vor allem noch da? Ja, ich höre, ich höre dazu, ja. Vor allem, ich habe ja vorhin einen Bericht gesehen im Fernsehen, dass ein Afrikaner wohl in der größeren Wahl steht. Ja, unter anderem. Unter anderem, ja, also ganz viele. Ja. Also, ja. Ich glaube, wir alle können die Kandidaten, die da jetzt genannt werden, überhaupt nicht einschätzen. Wir müssen uns verlassen auf die Beschreibung der Kollegen, die näher an diesem Thema dran sind. Oh. Allerdings glaube ich, ich habe es ja gerade am Anfang auch schon gesagt, dass sich Entscheidendes, wo wir alle sagen würden, wo wir aufatmen würden, glaube ich nicht, dass sie Entscheidendes tun wird. Vielleicht gibt es kleine Veränderungen, ein klein bisschen mehr Toleranz, aber ich glaube nicht, dass die große Linie verlassen wird. Gut, wir müssen jetzt erstmal abwarten, aber ich bin da eher pessimistisch. Richtig, richtig. Böse Zungen, denke ich mal, behaupten, dass der Herr Ratzinger sich vielleicht auch ein bisschen aus der Affäre ziehen möchte. Er ist alt und krank, das sieht man. Mhm. Ne? Also gegenüber noch vor ein paar Jahren war er eigentlich noch richtig fidel gegenüber jetzt. Ja. Aus der Affäre ziehen möchte, weil ja jetzt in letzter Zeit die katholische Kirche gerade eine richtig schwierige Zeit durchmacht. Und klar, aber dann kann man auch wiederum verstehen, dass so ein alter und kranker Mann auch die Kraft dafür nicht hat, sich da zu positionieren. Insofern ist es ja auch vielleicht ein folgerichtiger Schritt, das getan zu haben. Genau, richtig, ja. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, habe ich heute gelesen, also aus Polen hört man das, die sagen, Jesus ist auch nicht vom Kreuz runtergestiegen. Richtig. Also die, wo man auch kritische Stimmen hört, die sagen, das gehört nun mal zu dem Amt dazu, dass man auch bis zum Ende dabei bleibt. Ja. Wie siehst du das? Ja. Ah, schwierig. schwierige Frage. Ich meine, heute geht das ja, ich weiß nicht, der letzte Papst, der zurückgetreten ist, war so 1400 Ungrad, vor über 700 Jahren. Ja, genau. Und also das ist schon ein gewagter Schritt, würde ich sagen. Wenn es einfach wirklich nicht mehr geht, würde ich sagen, das war schon gut, dass er das gemacht hat. Ja. Mir als Nicht-Katholik ist das sowieso egal. Mhm. Ich habe Respekt davor, wenn ein alter Mensch sagt, ich kann nicht mehr, und dann ist es auch gut. Richtig. Was ich nur ein bisschen komisch finde, ist, dass heute oder die letzten Tage in Deutschland in allen, fast allen Zeitungen, fast allen, nicht allen, der Papst, dieser jetzige Papst, also mehr gelobt als kritisiert wird. Mhm. Und das wundert mich sehr. Ich habe vorhin Maischberger gesehen, da war Heiner Geißler, der einen ganz pointierten anderen Standpunkt hat und auch heute nochmal eine klare Kritik mit vielen Beispielpunkten formuliert hat gegenüber dem Papst. Alle anderen sind plötzlich, ein toller Papst und so weiter. Ja. Also nochmal auf ganz, mal ein bisschen vom Papst mal weg. Mhm. Jetzt allgemein die katholische Kirche, würde ich dir gerne mal was erzählen. Gerne. Und zwar, es war ja auch, ich glaube, das war beim Günther Jauch, mit dieser die Dame, die im Kindergarten gearbeitet hat. Ja, genau. Die wurde ja entlassen, weil sie ein Ärgernis war. Ja. Weil sie, ich meine, die war geschieden. War die geschieden? Ich glaube, sie war geschieden und wollte wieder heiraten. Und das sieht man ja in der katholischen Kirche nicht so gerne. Ja, habe ich in meiner Heimatgemeinde, wo ich noch auf Orgel gespielt hatte, selber erlebt mit einer Küsterin. Mhm. Da ist das so, das sind auch fast nur katholische. Mhm. Und da ist das wirklich so, wenn man geschieden ist und man geht zur Kommunion, wird man fast gesteinigt. Guckt mal, die ist geschieden, die geht zur Kommunion, das ist eine Todsünde. Mhm. Man muss es ja akzeptieren, wenn es nicht mehr in der Ehe richtig geht. Man muss ja ein ganzes Leben miteinander verheiratet sein und man muss was aushalten also ich kann da nur mit dem Kopf schütteln, wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Es ist vollkommen weltfremd. Richtig. Es ist vollkommen weltfremd. Richtig, und, genau. Und man kann wirklich als Außenstehender nur davor stehen und den Kopf schütteln und sagen, warum gibt es das überhaupt noch? Ja. Und warum lassen die Menschen sich das gefallen? Aber es gehen ja auch immer mehr Menschen da raus und sagen, nein, das machen wir nicht mehr mit. Ja, wobei ich meine, heutzutage gibt es ja immer mehr alte Menschen und die, davon sind halt auch viele katholisch und die, man sieht ja überwiegend fast nur noch ältere Menschen in der Kirche, habe ich so den Eindruck. Mhm. Also ich habe auch schon auf vielen Jugendgottesdiensten auch selber Orgel gespielt, auch da waren auch also Bands, hat auch eine Band gespielt vorne. Mhm. Da sind halt schon viele Jugendliche dabei, allerdings ist das halt nicht so oft, kommt das vor. Ne? Ich will mal sagen, ich bin wirklich niemand, der jetzt hier katholische Kirche Bashing macht oder generell gegen die Kirchen wettert, weiß Gott nicht. Ich finde es gut, wenn die Menschen einen spirituellen Leitfaden in Form einer Kirche haben. Aber da muss dieser spirituelle Leitfaden auch menschengemäß sein und auch zeitgemäß. Ja. Das ist der Punkt. Ja. Und da muss noch viel geschehen. Wobei nochmal auch die Sexualität anzusprechen. Habe ich auch erst letztens gelesen, der Papst Johannes Paul, der Vorgänger vom Herrn vom Benedikt, sagte ja, dass die Sexualität, wie hat er sich ausgedrückt, etwas Schönes ist, soll aber auch, also ich übersetze es jetzt mal ganz frei, es soll ein Kind entstehen. Und eine Sexualität ohne ein Kind ist nicht gewollt. Ja, ich denke mal, dass der da oben nichts dagegen hat, wenn zwei Menschen einfach sich lustvoll hingeben. Nein, aber die Kirche hat etwas dagegen, wenn man nur Spaß an der Sexualität hat. Ja, natürlich. Und warum, was ist daran schlimm, wenn man Spaß hat? Das ist, wenn man Spaß im Leben hat. Sexualität gehört dazu, ne? Zu einer Beziehung, zu einer Ehe, das ist ganz was Normales. Ja. Auch so zum Leben. Es muss ja gar keine Beziehung und gar keine Ehe sein. Auch dann ist Sexualität okay. Ja. Wenn man das für sich entscheidet, sie zu praktizieren, dann ist das eine eigene Entscheidung. Richtig. Ja. Genau. Ja. Also jetzt haben wir ein großes Thema beackert, lieber Martin, von Lohmann über den Papst und grundsätzliche Fragen. Ja. Vielen Dank für deinen Anruf und für deine Meinung. Ich habe noch eine Frage, Jürgen. Am Anfang, am Vorspann von deiner Sendung, was ist das für ein Taxi, wo du da immer fährst? Das würde mich mal interessieren. Eine beliebte Frage. Das ist ein altes New Yorker Yellow Cab Taxi. Das haben wir damals für den Vorspann ausgeliehen. Und dieses Zeichen, wo du da immer machst, da mit der Hand, was machst du da? Was ist das? Das weiß ich gar nicht, was du meinst. Wie wenn du einem rechts, der neben dir steht, irgendwie ein Handzeichen gibst, geh da mal weg oder so. Nee, das war irgendein Wink für einen anderen Autofahrer, dass der da fahren sollte oder stehen bleiben sollte. Irgend sowas war das. Ah, okay. Ja. Alles klar. So, jetzt haben wir das auch noch geklärt. Alles klar. Lieber Martin, alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch und tolle Sendung. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao. Und es geht weiter mit Sandra und Sandra ist 40. Guten Morgen, Sandra. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Sandra. Also ich wollte aber irgendwas zu dem Papst sagen. Gerne. Also, ein schwarzer Papst würde ich mal ganz interessant finden, glaube ich. Ja, wobei wir wollen das mal nicht an der Hautfarbe festmachen. Nee. Schwarzer Papst kann sehr konservativ sein. Also, ne? Kann, ja, muss aber nicht unbedingt. So wie Frauen auch nicht unbedingt immer die besseren Leute sind. Wenn man sagt, das muss mal eine Frau machen. Nee. Das ist, nee. Aber du hast natürlich schon recht. Eigentlich wären die Afrikaner mal dran. Natürlich, es hat ja mit dem Präsidenten auch geklappt. Absolut. Und, ne? Vor allen Dingen und der macht es ja gut. Und der macht es hervorragend. Und es gibt so viele Katholiken in Afrika und auch in Südamerika. Stimmt, ja. Dass eigentlich auch gerecht wäre, wenn von dem Kontinent, also jetzt im Falle von Afrika, auch mal ein afrikanischer Papst nach Rom käme. Ja, warum natürlich. Muss nicht immer ein Deutscher oder ein Europäer sein, finde ich. Nee. Ja, wir werden gespannt die Sache verfolgen. Wie hast du das denn aufgenommen, als du das gehört hast gestern? Ich finde es eigentlich in Ordnung. Ich meine, er ist ja jetzt nicht mehr der Jüngste. Und ja, wenn er meint, er ist krank oder altersmäßig, kann er das nicht mehr, finde ich das auch völlig in Ordnung. Besser als, warum muss man immer so lange machen, bis man stirbt? Ja. Bist du Katholikin? Also, offiziell ja. Ja. Bin aber vor 15 Jahren zum Islam gewechselt. Ach. Aber ich bin jetzt aber nicht so fanatischer Islam oder so, also. Das ist aber alles nicht dein Thema, weswegen du angerufen hast. Nein, nee. Mein Thema ist eigentlich das Thema Inkontinent. Ja. Betrifft es dich? Ja, mich betrifft das schon seit Kind auf. Mhm. Aber das ist so, dass ich nachts ins Bett mache. Nur das kleine Geschäft? Ja, nur das kleine Geschäft. Ja. Das reicht auch. Ja, natürlich, klar. Ja, und jetzt seit 5 Jahren eigentlich einen sehr guten Arzt gefunden habe, einen Urologen, der mich auf Medikamente eingestellt hat. Mhm. Und damit klappt das eigentlich sehr gut. Also es passiert eigentlich jetzt erstmal nichts mehr. Ja. Wenn ich jetzt mal, sage ich mal, krank bin und irgendwie Antibiotikum oder so nehme, ja, dann versagen die Tabletten schon, weil das verträgt sich nicht. Was ist denn die Ursache dieser so lang andauernden Inkontinenz gewesen oder immer noch die Ursache? Die Ursache, die, ja, das ist so eigentlich von früher her irgendwie von meiner, sag ich mal, Kindheit. Mhm. Mein sogenannter Erzeuger war so ein ziemliches Arsch. Ja. Der mich dann auch wirklich so im Kindesalter von 2-3 Jahren nachts richtig verprügelt hat, wenn ich mal ins Bett gemacht habe. Mhm. Und sich dann auch so Scherze erlaubt hat, wie mittags um 12 Uhr nichts mehr trinken dürfen und ja, den ganzen Tag über nur ein Glas oder so. Mhm. Dass man dann, also ich habe dann auch schon sehr oft manchmal heimlich so aufs Klo getrunken, also am Waschbecken oder so. Mhm. Ja, und das ist halt so, dass die Ärzte sagen, das wird auch nie wieder weggehen, weil das, das heißt, das ist einfach drin. Ist einfach drin, es ist keine organische Ursache. Es ist eine, organisch ist alles tiptop in Ordnung, also Blasen und so ist alles in Ordnung. Aber dann ist ja interessant, dass du mit Medikamenten das dann in den Griff bekommst. Es ist erstaunlich, dass die da wirklich so 35 Jahre, sage ich mal, ja, dass da 35 Jahre keiner drauf gekommen ist, einfach zu sagen, ihr nimm mal diese Tabletten. Sind das urologische Tabletten oder Psychopharmaka? Nee, das sind reine urologische. Die sind eigentlich für Nieren- und Blasenkrankheiten. Und wenn es funktioniert, ist das ja wunderbar. Ja, Gott sei Dank. Aber es hat so lange nicht funktioniert. Es hat sehr lange nicht funktioniert. Wie hast du das denn früher so als junge Frau gemacht, wenn du mal jemanden kennengelernt hast, bei dem du übernachtet hast? Also, ja, ich muss dazu sagen, ich habe so eigentlich so bis so vor 3 Jahren habe ich es eigentlich immer vermieden, woanders zu schlafen. Mhm. Also jetzt außer bei meiner Family, so bei meinen Schwestern oder so, das ist kein Thema gewesen. Mhm. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt jemanden kennengelernt habe, dann habe ich also schon so, ja, entweder ich hätte dann irgendwelche Ausreden, dass ich nach Hause muss, weil, weiß ich nicht, weil irgendwas war, oder ich habe es dann auch von vornherein direkt abgeblockt, so dass gar nicht erst das Thema aufkommt, hier schläfst du bei mir oder ich bei dir, also. Achso, es schlief also auch niemand mal bei dir? Ja, eher selten. Denn dann hast du die Problematik ja auch unter Umständen gehabt. Also ich habe es eine Zeit lang so gehabt, dass so, ich sag mal, als ich jetzt so 19, 20, 21 war, dass ich, wenn ich jemanden kennengelernt habe, dass ich mich dann auch wirklich so krampfhaft die ganze Nacht wach gehalten habe und gar nicht erst eingeschlafen bin. Mhm. Und dann, ja, wenn ich dann zu Hause war, klar, habe ich mich natürlich hingelegt und gepennt. Mhm. Also eine sehr, sehr lebensbestimmende Erkrankung, oder? Das ist schon, ja, also jetzt sag ich mal so in Bezug auf woanders schlafen und so, ja. Natürlich, klar, beziehungsmäßig. Genau, warst du denn mal länger in einer Beziehung oder warst du verheiratet oder bist verheiratet vielleicht? Ich war verheiratet, das ist allerdings nach anderthalb Jahren irgendwie auseinandergegangen. Mhm. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun gehabt, aber er wusste das und das war auch kein Problem. Aber war das für dich nicht am Anfang dann auch etwas peinlich, die Vorstellung, da liegt der Mann mit dem Bett und du pullerst nachts ins Bett? Ja, doch eigentlich schon. Wobei bei ihm war nicht so das Problem, wir kannten uns schon von ganz klein auf. Mhm. Also schon aus dem Kinderheim und so kannte ich den schon. Und habe ihn dann später halt irgendwann wieder getroffen und dann hat sich halt so ergeben, dass wir zusammengekommen sind, geheiratet haben. Mhm. Und er wusste das eigentlich so. Also richtig problematisch wurde es erst danach, als ich dann die nächste feste Beziehung kennengelernt habe. Warum wurde das problematisch? Ja, weil man hat sich neu kennengelernt, man kannte sich nicht und ich habe es ihm dann irgendwann erzählt und er hat dann schon irgendwie so ein bisschen, ja, schockiert. Mhm. Ja, schockiert war er schon, aber er hat dann gesagt, okay, es ist jetzt eben so. Ja, und hat es dann auch so hingenommen. Mhm. Und das war halt die Zeit, wo es wirklich sehr oft noch passiert ist. Also da gab es ja auch die Tabletten jetzt für mich noch nicht. Mhm. Ja. Wie lange warst du mit diesem Mann zusammen? 8 Jahre. 8 Jahre. Na gut, das war dann eine sehr lange Zeit. Ja, meine letzte Beziehung, die ist jetzt gerade erst seit 9 Monaten zu Ende. Mit denen war ich jetzt 10 Jahre zusammen. Mhm. Ja, und der hat es auch hingenommen. Der hat es auch hingenommen. Ja, aber der kam auch aus der Krankenpflege. Mhm. Also ich glaube, der ist da sowieso mit dem Thema ganz anders umgegangen, weil er kannte das ja auch so. Ja. Du hast gerade die Familie angesprochen. Die Familie weiß es und wusste es immer. Ja, natürlich. Und, klar. Und sonst hast du es so im näheren Freundeskreis erzählt? Also es gibt eine Freundin, mit der ich früher im Kinderheim war. Ich war also jahrelang im Heim. Und da gibt es eine Freundin, die weiß das. Mhm. Aber ansonsten, sage ich mal, jetzt so Bekannte, man kennt ja, man lernt ja auch öfters mal Bekannte einfach nur kennen. Die wissen das dann natürlich ja, nicht. Ja, muss man ja auch nicht sofort erzählen. Nee, man... Aber es ist natürlich auch sehr tabu belegt, ne? Behaftet. Ja, es ist schon, ja, also jetzt so, ich sag mal, in den letzten 1,5 Jahren gehe ich da ein bisschen offener mit um. Mhm. Und habe jetzt so vor ein paar Wochen jemanden kennengelernt, übers Internet allerdings. Ja. den habe ich das eigentlich auch so von vornherein gesagt. Ich sage, pass auf, ich sage, wenn du irgendwas mit mir am Laufen haben willst, das habe ich ihm dann auch direkt gesagt. Ich sage, es gibt ein Problem, habe ihm das erzählt. Ja. Ja, er hat sich danach auch nicht mehr gemeldet und da habe ich mir gedacht, gut. Dann war er ja, es noch nicht. Wenn er das nicht will, hat er Pech gehabt, oder? Wie hast du das denn früher so, als die Tabletten noch nicht da waren, wie hast du das geregelt? Hast du nachts eine Windel angezogen? Nee. Ich habe, es gibt im Krankenhaus gab es früher diese Stecklaken, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, es sind einfach so Stecklaken, die da drüber gezogen werden, die sind teilweise auch aus Gummi. Ja. Die habe ich mir dann auch besorgt, ich habe die auch teilweise von Krankenkasse finanziert bekommen. Ja. Ja, und damit ging das eigentlich. Also es ist halt schon so, dass wenigstens die Matratzen und alles immer schön geschont bleiben. Mhm. Hast du denn dann in der Nacht richtig viel gepinkelt oder nur also tröpfchenweise? Es war schon so, dass man dann, also wenn ich jetzt nachts dann wach geworden bin, dass ich das schon richtig abziehen musste, das Bett neu beziehen musste. Das heißt, also das war jetzt. Das heißt, manch eine Nacht warst du dann auch in deinem Schlaf gestört. Ja. Denn du konntest ja, wenn du wach geworden bist, in dem Nassen nicht weiter liegen bleiben. Nee, natürlich nicht, klar. Also es ist schon so, dass man wirklich das Bett dann komplett neu bezieht. Aber dann ist diese Tablette doch, die du jetzt nimmst oder schon eine ganze Weile nimmst, doch ein großer Segen für dich, ein großes Glück. Ja, ich war auch ehrlich gesagt sehr, also am Anfang war ich sehr skeptisch, weil ich so eine der ersten war, die ja so als Versuchskaninchen fast schon für die Tablette herhalten musste. Mhm. Und mein Arzt hatte dann damals gedacht, ja, also du kannst die jetzt probieren. Mhm. Ob es klappt, also es war schon klar, es wird keine Nebenwirkungen geben, aber es war halt nicht sicher, ob es überhaupt irgendwas bringt. Mhm. Und die habe ich dann irgendwie so 3-4 Wochen habe ich die genommen, jeden Tag 2 Stück, morgens und abends. Mhm. Ja, und ja, ich sage immer zu meinem Arzt, also es war schon fast wie so ein Zauber, ne? Wie so ein Zaubertrank. Also, was für eine Erleichterung. Das ist eine tierische Erleichterung. Ja, die sind nur leider sehr teuer und die Krankenkasse, die macht einen da immer gerne Strich durch die Rechnung. Ja, und wie regelst du das jetzt? Also im Moment ist es so, dass ich ein Gutachten habe, ein ärztliches, auch ein psychiatrisches und psychologisches. Das muss man leider alles haben für die Krankenkasse. Die übernehmen das jetzt noch. Mhm. Ja, aber die haben jetzt schon zweimal irgendwie das Rezept geändert. Also es sind dann irgendwie jetzt unter einem anderen Namen laufen die. Aber jetzt erstmal ist es gesichert das für ist die nächsten paar Jahre, bis die da mal irgendwann wieder was Neues haben. Klar, das ist ja gut. Liebe Sandra, schön, dass du uns angerufen hast. Und schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, und dass du auch mal so offen über sowas gesprochen hast. Das betrifft ja schon viele Menschen und viele haben ja auch Scham, darüber zu sprechen. Und vielleicht hast du für viele Menschen jetzt stellvertretend ein wenig über dieses Thema gesprochen. Ja, das hoffe ich doch, weil ich finde, das sollte man ruhig mal natürlich machen. Absolut. Dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute und dass es noch weiter bergauf geht. Und ja, schön, dass du angerufen hast. Dir auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Und bis dann. Tschüss. Ja, tschüss. 1.25 Uhr haben wir. Hier ist Axel. Axel ist 71. Guten Morgen, Axel. Guten Morgen, Jürgen. Vorab möchte ich erstmal sagen, ich hätte nichts dagegen, wenn deine Sendung 2 Stunden dauern würde. Ja, aber 1 Stunde ist ja auch schon ganz gut. Ja, aber hier kommt ja meistens immer irgendwas dazwischen, nicht? Was ist dein Thema, Axel? Ich möchte dir ein Erlebnis erzählen, es betrifft das Internet. Mhm. Ich habe dort gechattet und irgendwie chattete ich mit einer Dame. Mhm. Und als ich die Stimme hörte, ich war so fasziniert. Also es war einfach toll. Also du hast sie dann auch angerufen? Oder hast du geskypt mit ihr? Oder wie hast du es gemacht, dass du die Stimme gehört hast? Wir haben dann telefoniert. Ah, ja. Nicht? Mhm. Wir hatten danach telefoniert. Mhm. Und wie gesagt, tolle Stimme und wunderbar. Ich habe mich auch gesagt, so lass dich doch überraschen. Nicht? Als ich dann nach dem Bild fragte, habe ich gesagt, naja, okay, wenn die Stimme... Wenn sie so ist wie die Stimme, okay, machen wir doch das, nicht? Von Berlin bis nach Köln ist ja keine Strecke, es sind ja nur 500 Kilometer. Achso, sie in Berlin, du in Köln oder umgekehrt? Ich in Berlin. Du in Berlin, sie in Köln. Und das habe ich gar nicht verstanden, habt ihr die Fotos vorher ausgetauscht? Nein. Ich hatte ihr ein Foto von mir geschenkt und sie war dann anscheinend auch begeistert. Ja. Jetzt nicht selber loben, um Gottes Willen. Aber du hast dich in den Zug gesetzt. Ich also ins Auto geschwungen. Oder Auto, ich musste das, wie bitte? Du hast dich ins Auto gesetzt Richtung Köln dann. Ich habe mich dann, ich hatte, damals hatte ich noch meinen Buick gehabt. Ich bin Fan von Neil Diamond. Er hat eine tolle Figur und ist immer gut in der Garderobe. So musst du dir das vorstellen. So habe ich mich auch gekleidet. Ne? Ja. So, also, ich komme in Köln an. Und da haben wir uns auf irgendeinem Parkplatz getroffen. Jedenfalls sah ich da eine Dame, oh Gott, breit wie hoch. Und die ging dann auch noch unglücklicherweise, so kann sie ja nur nicht, auf zwei Krücken. Ne? Und die kam auf dich zu? Und die kam auf mich zu. Und dann, naja, das war also fast wie eine herzliche Begrüßung, zumindest habe ich so geschauspielert. Wie alt? Sind zu ihr nach Hause gefahren. Ja, wie alt ist die Dame, war die Dame? Wie alt waren die damals? Um 50. Ja, okay. Ja. Achso, damals, das liegt schon länger zurück? In 2-3 Jahre. Ah ja, okay. Mhm. Ja, und dann sind wir zu ihr nach Hause gefahren und die Wohnung, top. Ja. War eine kalte Platte da mit Käse und allem Möglichen. Also da wirklich. Hat sie sich nicht umlassen. Ja. Extra zurecht gemacht. Ja. Dann haben wir erstmal nett geplauscht. Mhm. Und zwischendurch ging es aber immer wieder ins Internet und telefonierte und machte mit anderen da rum, nicht? Wie, während du gerade mal zu Gast warst? Ja, ja, ja. Ach. Und dann hatte ich nur noch ein Ziel vor Augen. Hier musst du raus. Was ist denn das für eine? Du isst die Käsehäppchen auf und sie geht ins Internet und chattet mit anderen Männern? Ja, und kommt dann wieder zurück. Ja, hör mal. Isst dann wieder mit, nicht? Was ist das denn für eine? Jo. Ja, dann. Weiter? Und jedenfalls hatte ich nur noch ein Ziel vor Augen. Raus. Mhm. Nur noch raus. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich muss mal an mein Auto gehen. Ich habe das Handy vergessen. Ich hole mal das Handy eben raus. Mhm. Sie dann so in meinem Auto saß. Naja, was habe ich gemacht? Das ist nicht ganz gentleman-like. Jedenfalls Gas gegeben und weg war ich. Ich kann nur warnen. Ich kann wirklich nur warnen im Chatten, ohne Bild und ohne was, da irgendwelche riesigen Verabredungen zu treffen. Natürlich, aber dann muss ich auch den erfahrenen Mann Axel fragen, wieso er sich nicht vorher das Bild hat kommen lassen. Ich war schon in der Stimme irgendwie verliebt, aber das macht doof, ne? Ja, ich wollte sagen, das wissen wir doch alle, dass Stimmen manchmal ganz faszinierend sein können. Und wenn man dann die Person sieht, ist man sehr ernüchtert. Ja, ja, aber wenn man sich dann nicht mehr aufhalten kann, dann macht man zieht die Notbremse. Ne? So, dann bist du wieder zurück nach Berlin gefahren. Nach Berlin gefahren. Nach Hause. Hast du denn irgendwann nochmal was von ihr gehört? Nie wieder. Nie wieder? Ich habe nie wieder was gehört. Ich habe auch keine Anstalten gemacht, mich irgendwie noch zu rechtfertigen. Ne? Die hat dich auch nicht nochmal irgendwie beschimpft per Mail nach dem Motto, was bist du für einer, warum lässt du mich alleine sitzen? Gar nichts. Nein, sie muss das mit mehreren nur so machen. Du hast aber eine weite Tour gemacht. Naja, ging. Amerikanisches Auto ist ja wie ein Sofa. Ne? Ich habe das gerade gar nicht richtig verstanden. Was für ein Auto hast du? Ein Buick. Wie sehen die nur aus? Ah ja, ich weiß. Ja. Ja, schwer zu, wir beschreiben das vielleicht für die Leute. So die, wie ein Cadillac. Genau, ganz genau. Ich meine, da hast du natürlich eine Schnitte, wenn du da bei den Mädels vorfährst mit so einem fetten Auto. Sag ich dir. Was für eine Schnitte. Hast du denn seitdem irgendwie, ist irgendwas passiert? Seitdem wieder? Nein. Nein. Nichts mehr passiert und ich habe das da erlegt. Das ganze und Thema? Sie offensichtlich auch. Bloß, wie gesagt, ich möchte nur warnen, ohne bitte nichts machen, auch wenn du sehr richtig sagst. Und ich kann auch gefälscht sein. Es gibt doch auch so nette Mädels. Manchmal stimmt es hier auch, ne? Ja, es gibt ja auch so nette Mädels in Berlin, dann brauchst du gar nicht so weit zu fahren. Ja, das war, wie soll ich dir das sagen, du sitzt da vor und hast schlechte Laune oder was weiß ich und hast eine Laune und machst da einfach mal mit, so, nicht? Also, Axel hat auf seine reifen Tage, sagen wir es mal so, nochmal eine elementare Erfahrung gemacht. Jawohl, so kann man sagen. Danke für den Anruf und schöne Grüße nach Berlin. Ja, danke und viele Grüße nach Köln und bitte mach weiter so. Dankeschön, Axel. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, morgen ist Themennacht und unser Thema morgen heißt, ich habe nie Sex. Ich möchte gerne morgen mit Leuten reden, die unfreiwillig oder freiwillig keinen Sex haben. Zum Beispiel, weil sie asexuell sind. Das gibt es ja, dass man von der Veranlagung so ist. Also gar wirklich kein Interesse an Sexualität haben. Oder weil sie krank sind, weil sie fromm sind, weil sie vielleicht aufgrund eines tiefen Glaubens sich gegen Sexualität entschieden haben. oder weil sie schlechte Erfahrungen vielleicht gemacht haben früher mit Sexualität. Also, wenn das für euch oder auf euch zutrifft, ich habe nie Sex. Und wenn ihr Lust habt, mit mir darüber zu sprechen, dann meldet euch doch. Telefonnummer 0800 220 5050 morgen ab 0 Uhr und während der Sendung. Und ihr könnt natürlich gerne mailen domian@wdr.de. Ich habe nie Sex. Thema morgen in der Sendung. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und herzlich willkommen, sage ich, zu Madita. Madita, 15 Jahre. Ja, genau. Hallo Madita. Hallo. Weswegen rufst du an? Ja, ich rufe deswegen an, weil ich heute erfahren habe, dass sich meine Eltern trennen wollen und ja, das ist auf so einem, also ich weiß den Grund nicht genau und ja, es ist ziemlich kompliziert in letzter Zeit. Wer hat's dir denn gesagt? Meine Mutter. Und du sagst, du weißt den Grund nicht genau? Hat sie nicht versucht, es dir zu erklären? Nein, die wollte überhaupt nicht mit mir reden. Also die hat einfach gesagt, lass mich in Ruhe und dann war es für sie erledigt. Aber die Eltern wohnen, oder alle drei wohnen noch gemeinsam in einer Wohnung? Genau. Gibt es noch Geschwister? Nicht mehr ein Einzelkind. Du bist Einzelkind? Hm. Ja. Dann musst du doch eigentlich in der letzten Zeit doch schon viel mitbekommen haben, dass es bei denen Verspannungen gibt, dass es kriselt. Das ist das Problem. Also ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Also ich hatte jetzt von Donnerstag bis Dienstag halt frei und meine Eltern waren halt jetzt heute arbeiten. Mhm. Und ich habe halt eher mitbekommen, dass es denen eigentlich gut geht und überhaupt gar keine Probleme. Und also da war eigentlich überhaupt nichts. Also ich habe da echt nichts mitbekommen. Keine Streitereien in den letzten Wochen, Monaten? Nein, gar nicht. Wie sind die denn miteinander umgegangen? Ja, also die haben, jeder hat ein einzelnes Zimmer, also Arbeitszimmer. Mhm. Und manchmal sitzt meine Mutter halt einfach da und hat die Tür zu. Und dann gehe ich rüber und frage auch, ist alles okay bei euch? Und dann kommt auch immer nur so, ja, alles super, wir haben uns lieb. Mhm. Und eigentlich normal. Haben die ein gemeinsames Schlafzimmer? Ja. Und schlafen die da auch gemeinsam drin? Ja, ob heute, weiß ich nicht. Nee, aber heute wahrscheinlich wohl nicht mehr da, aber ja, vorher. Sonst denke ich immer, ja. Vielleicht haben die das auch sehr, sehr, sehr vorsichtig und ja, gezielt vor dir ferngehalten. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich vor ein paar Monaten so eine, also ich hatte halt einen Selbstmordversuch hinter mir und meine Mutter ist da sehr, sehr, sehr empfindlich und ist halt darauf besessen. Das hört sich jetzt doof an, dass ich halt wieder total glücklich bin, weil ich halt auch unter Depression leide. Und gut, das würde erklären, dass sie es von dir ferngehalten haben. Ja, warum, genau. Warum wolltest du dir das Leben nehmen? Ich bin nicht mit mir glücklich. Ich habe total viele Selbstzweifel und hatte einfach dieses Gefühl, von keinem geliebt oder gemocht zu werden und alleingelassen zu werden und dann diese ganzen Probleme, die ich habe oder hatte. Soll ich mal sagen, Madita, dass ich in dem Alter, als ich so alt war wie du, auch voll, also zerfressen war von Selbstzweifel. Ja, also. Ich glaube, das ist fast schon also für viele normal in diesem Zeitraum, ich sag mal so zwischen 13 und 17, 18, da geht man wirklich manchmal durch die Hölle. Ja, das wissen manche gar nicht. Man sucht seine eigene Identität, man weiß nicht, wer man ist, man weiß nicht, was man auf der Welt soll, man weiß nicht, was der Sinn des Lebens ist. Ja, da frage ich mich nämlich auch, genau. Weil ich habe halt Probleme auch so mit meinem Körper, also ich stehe dann so vorm Spiegel und denke mir nur so, nee, so will ich das nicht. Und mit meinem Aussehen und mit meinem Style, einfach mit allem, mit Leuten und ja, alles. Dann weiß man auch nicht, welche Leute einen interessieren und ob man interessant ist für die Leute, das fragt man sich ja auch. Ja. Dann, wie du gerade auch schon sagtest, mit dem Körper, dann gefällt einem der eigene Körper in der Regel nicht. Ja. Der verändert sich auch noch sehr stark so in der Zeit. Kann ich gut verstehen, dass du da oftmals in sehr trauriger Stimmung bist. Ja. Warst du denn jetzt nach dem, wie hast du dir denn versucht, das Leben zu nehmen? Mit Tabletten. Wie bist du an die rangekommen? Ja, wir haben in dem Badezimmer so einen kleinen Medizinschrank und da sind halt so Schmerztabletten und Kopfschmerztabletten. Mhm. Und da habe ich mir irgendwie alle Tabletten geschnappt und wollte die dann halt nehmen. Und hast die alle runtergeschluckt? Nee, nicht alle. Ich habe ein paar runtergeschluckt, aber dann stand auch dann die Polizei in meinem Zimmer. Woher wusste die, dass du das machst? Ich habe einen Abschiedsbrief geschrieben. Ja, das und wo lag der? Den habe ich meiner Freundin gegeben. Ach so. Die hat den dann halt die Polizei gerufen. Ah, verstehe. Und dann haben die alles in Bewegung gesetzt, dass sie dann zu dir kamen. Ja, ich bin dann auch ins Krankenhaus gekommen und da war dann auch Riesenaufstand und war dann irgendwie auch in der Psychiatrie und bist du denn seitdem in ambulanter psychologischer Behandlung? Ich bin bei einer Psychologin, aber in die Klinik muss ich noch nicht. Mhm. Das wird halt noch überlegt, weil mir ist jetzt halt in der letzten Zeit etwas besser ging. Das war bei mir halt so ein Auf und Ab. Mhm. Jetzt, ja. Jetzt kommt natürlich, das ist natürlich jetzt der Hammer wahrscheinlich für dich, dass gerade in dieser schwierigen Zeit sich deine Eltern auch noch trennen. Ja. Aber ich will ja mal auch ganz, ganz offen sagen, das ist natürlich traurig, wenn die Eltern sich trennen. Aber du musst vielleicht zu so einer Sichtweise kommen, dass du sagst, das ist ehrlich, dass sie es tun. Ja. Es wäre viel schlimmer, wenn sie auf Biegen und Brechen zusammenbleiben würden und ganz unglücklich wären. Ja, das stimmt. Das weiß ich auch und das nimmt mir ein bisschen die Traurigkeit. Ja, eigentlich ist es gar nicht so eine große Katastrophe. Ja. Du wirst ja weiterhin, das wird sich ja jetzt fügen, wirst du ja weiter Kontakt sowohl zu deinem Vater als auch zu deiner Mutter haben. Davon gehe ich mal aus. Ja, also eher zu meiner Mutter. Gut. Mit dem Vater ist das nicht so rosig? Ich habe nicht so das beste Verhältnis zu dem. Okay, dann ist die Entscheidung schon gefallen. Das heißt, du wirst auf jeden Fall bei deiner Mutter bleiben. Ja. Und vielleicht wird deine Mutter sogar jetzt, und ich bin sicher, nicht vielleicht, ich bin sicher, dass sie entspannter wird demnächst. Das heißt, letztendlich kann es sein, dass deine Mutter ein glücklicherer Mensch wird, nachdem sie sich jetzt getrennt hat. Und das ist für deine Mutter gut und für dich letztendlich auch gut. Ja. Also es ist im ersten Moment eine Katastrophe, wenn man das so als Kind mitkriegt, die Eltern trennen sich, aber wenn man mal genau hinguckt, muss das gar nicht so schlimm sein. Ja, und also es ist auch eher die Tatsache, also das Trennen ist nicht so schlimm, aber der Grund, warum... Ja, den weißt du ja nicht genau. Ja, aber ich kann ihn mir halt schon so ein bisschen denken und Was denkst du dir denn? Ja, dass mein Vater meiner Mutter halt fremd geht oder sowas. Mhm. Weil das hat er halt schon mal gemacht und Ja, aber siehst du mal, das zeigt ja, wie kaputt die Ehe ist. Ja. Wenn der jetzt fremd gegangen ist, heißt das, dass er kein Interesse mehr an deiner Mutter hat. Ja, wahrscheinlich. Und dann ist es gut, wenn man sagt, wir gehen getrennte Wege und jeder macht sein Ding. Ja. Also ich glaube, dass es für dich und dein Leben vielleicht sogar besser werden könnte. Denn deine Mutter wird sich enorm zusammengenommen haben, schon aus Angst, dass sie dir das nicht auch noch zumuten möchte, was da für Probleme in der Ehe wabern. Ja, das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl. Wenn sie nie darüber gesprochen haben, oder sie, die Mutter, darüber gesprochen hat, wie kommst du auf die Idee, dass der Vater fremd geht? Ich habe halt mitbekommen, was meine Mutter zu meinem Vater gesagt hat, weil das ist heute halt eskaliert. Mhm. Meine Mutter hat halt meinen Vater beschimpft und beleidigt und dann hat sie irgendwie auch gesagt, ich bereue es so, dass du in mein Leben getreten bist. Und dann habe ich mir mal gedacht, okay, ich weiß jetzt, was Sache ist. Mhm. Das hast du heimlich mitgehört? Ich habe das halt gehört, weil die nicht so laut war. Ich stand halt in meinem Zimmer, die Tür war auf und dann habe ich das halt gehört. Das sind natürlich schlimme Situationen. Wenn man hört, dass die Eltern sich gegenseitig sowas an den Kopf werfen, ist das grauenhaft. Ja. Das ist ganz schlimm. Ja. Fühlst du dich bei deiner Psychologin in guten Händen? Ja. Mit der kannst du auch offen über alles sprechen? Ja. Ja. Also versuch es mal von der realistisch positiven Seite zu sehen, was jetzt passiert ist. Ja, okay. Auch mit dem Gefühl, dass es eigentlich jetzt besser werden wird und besser werden kann bei dir und auch im Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter. Und wenn sich das alles ein bisschen beruhigt hat und du noch ein bisschen älter geworden bist, wird sie dir bestimmt noch mehr erzählen, wenn sie merkt, dass das geht auch. Ja, da bin ich mal gespannt, was dann noch so kommt. Ja, genau, ganz genau. Ja. Meine Liebe, ich möchte aber auch noch, dass du ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Mhm. Heute Nacht ist Sabine hier. Okay. Die ruft dich gleich an. Mhm. Und dir wünsche ich ganz viel Kraft. Und nochmal zu deinen grundsätzlichen Problemen, die du gerade genannt hast. Also wenn das ein bisschen trösten für dich ist, es geht wirklich sehr vielen Leuten so, auch wenn viele nicht darüber sprechen. Das ist eine scheiß Zeit in dem Alter, in dem du jetzt gerade bist. Ja. Wirklich. Und es wird aber, es ist absehbar, dass es vorbeigeht. Okay. Deshalb darf man sich nicht das Leben nehmen. Dafür ist das Leben zu schön. Ja. Ich garantiere dir, es wird irgendwann ganz toll. Dann hast du diese Zeit hinter dich gebracht und dann ist gut. Okay, danke schön. Gerne. Du legst auf und Sabine ruft dich an. Mhm. Alles Liebe und alles Gute. Danke. Tschüss. Hier ist Dennis, 28. Guten Morgen, Dennis. Hallo, guten Morgen, Domian. Dennis, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ich habe seit Kindesalter, Jugendalter an pädophile Neigungen gehabt, die ich jetzt seit 4,5 Jahren nicht mehr habe. Was heißt das, pädophile Neigungen genau bei dir? Ich habe mich immer zu Kindern oder Jugendlichen im Alter von, ich sag jetzt einfach mal 10 bis 14 hingezogen gefühlt. Mhm. Wann hast du es gemerkt? Also es war so, dass ich sehr früh halt auch einfach so eine Art Doktorspiele, Flaschen drehen, Wahlwahlpflicht, was man alles so kennt, einfach gemacht habe, auch in dem Alter schon. Mhm. Das heißt, die eigene Sexualität und die Sexualität gleichaltriger Mädchen und Jungen entdeckt habe in sehr frühem Alter und auch eigentlich immer durchgehend. Das heißt, nicht nur mit einer großen Pause, sondern mit 10, 11, 12, 13 wirklich immer durchgehend mit anderen Mädchen und Jungen Kontakt gehabt habe, sexuellen Kontakt gleichen Alters, mhm. eben meistens einfach berühren, schamlos oder aneinander reiben, was man eben als Kind einfach so macht, sage ich mal, wenn man nicht schwer verwerflich ist oder sowas hat. Und es ist dann so gewesen, dass ich dann mit 14, 15, 16 immer gemerkt habe, dass meine Stufe vom Gegenüber sich nicht weiterentwickelt, sage ich einfach mal, sondern hängen geblieben ist auf dem Alter von 10 bis 14. Und dann auch immer mit 17, 18, 19 war halt irgendwann klar, okay, du fühlst dich zu diesem Alter eben hingezogen. Zu ganz jungen hingezogen, ja. Genau, richtig. Hast du in irgendeiner Weise, als du dann ab 18 erwachsen warst, hast du Kontakt mit Kindern gehabt? Nein. Sexuellen Kontakt? Es war immer eine Fantasie. Es war mir auch immer klar, dass es verboten ist. Mhm. Und es war mir auch immer klar, dass ich diesen Schritt nicht für eine sexuelle Erregung gehen werde, ins Gefängnis zu kommen oder mich belangen zu lassen, strafrechtlich, dafür, dass ich geil bin. Das war dir von Anfang an das war dir von Anfang an klar, schon mit 18? Ich weiß nicht, es ist immer heute klar. Ich kann dir nicht sagen, warum ich es mit 18 nicht gemacht habe. Ich bin keine 18 mehr. Mhm. Ich weiß, dass ich es nie gemacht habe. Und auch immer, ich glaube, das kommt durch eine Geschichte, die ist mir mit 6, 7 passiert, sehr große Panik und Angst vor der Polizei hatte oder vor generell Menschen in Uniform. Und zwar gab es da halt einen Streit zwischen meinen Eltern, der so eskaliert ist, dass da sehr viel Gewalt mit im Spiel war. Mhm. Und meine Mutter hatte den Arm gebrochen und von meinem Vater halt durch die Gewalt. Und dann war halt ein Großeinsatz der Polizei aufgrund dieser Gewalteinwirkung, also mit 4, 5 Polizisten bei uns im Hause. Und ich war halt sehr, sehr verängstigt als kleines Kind. Und dadurch habe ich eigentlich immer schon diese Panik gegenüber Polizisten, gegenüber mit dem Gesetz, uniformierten Menschen. Mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Genau, richtig. Mhm. Ne? Und dahingehend, hast du Kinderpornografie konsumiert? Nein, ich habe immer mit meiner Fantasie gearbeitet. Ich habe gezeichnete Pornografie genommen, die du selbst gezeichnet hast? Auch, ja. Auch? Was also heißt ich habe dann einfach mit meinen Fähigkeiten oder mit Fähigkeiten von anderen mir das vorgestellt. Was heißt das? Haben andere das gezeichnet für dich? Ja, ja, gezeichnete Pornografie von anderen. Wer hat das gezeichnet? Also nicht gedrehtes, wo irgendjemand im Mitleid gezogen wurde. Ja, ja. Wie bist du daran gekommen? Wer hat das gezeichnet? Da gibt es Internetseiten für. Da muss man Google 5 Minuten für anstrengen und dann hat man das. Mhm. Also das kann, glaube ich, jeder, der irgendwie ein bisschen so Fähigkeiten hat. Nie bist du einem Kind zu nahe getreten sexuell? Nein. Du hast keine Kinderpornografie im klassischen Sinne konsumiert? Genau. Und du sagst, jetzt seit 4,5 Jahren merkst du diesen Drang nicht mehr so stark? Nein, er ist komplett weg. Also es war damals so, ich habe schon immer normale Beziehungen auch nebenher gehabt, mit normalen Gleichaltrigen oder ein Jährchen jünger, ein Jährchen älter, ein Mädchen, beziehungsweise Frauen. Und meine Frau, die ich jetzt geheiratet habe vor 3 Jahren, kenne ich jetzt seit 6 Jahren. Und vor 4,5 Jahren wurde eben unsere Tochter geboren. Mhm. Und ich war selber mit im Kreißsaal, habe also mit bei der Entbindung dabei sein dürfen. Mhm. Und es ist wirklich seit diesem Tag einfach eine Wendung, eine Kehrtwende in mir passiert. Mhm. Und seit diesem Tag habe ich keinerlei Bedürfnis mehr. Im Gegenteil, es widert mich auch ein Stück weit an, mhm. Mädchen in diesem Alter nackt zu sehen oder berühren zu wollen oder mit ihnen schlafen zu wollen. Also es hat wirklich eine Kehrtwende gemacht. Ja. Und diese Fantasien sind seit diesem Tag wirklich nicht mehr da. Es hat sich natürlich so ein bisschen entwickelt. Es ist jetzt nicht so irgendwie, man wacht morgens auf und alles ist weg. Mhm. Aber es war schon so, als ich meine Tochter im Arm gehalten habe, die dann natürlich bei der Entbindung auch komplett nackt ist. Klar, ist ja einfach was Normales, wenn der Vater die Tochter im Arm hat. Du hattest ja damals, so wie du, wie ich verstanden habe, hattest du auch keine Fantasien, die sich auf Babys beziehen, sondern die wollten so 10 Jahre alt sein. Ja, so beginnende Pubertät. Ja, genau. Ja. Mal, zwischen 10 und 14. Aber auch das ist jetzt in der Fantasie weg. Ja, komplett. Ich habe seitdem auf keine dieser Bilder mehr masturbiert oder keine Fantasien mehr in dieser Regung gespürt und auch nichts anderes mehr. Nun ist das ja schon sehr mutig, dass du hier anrufst und mir das erzählst. Das ist ja ein sehr heikles Thema, wie du weißt, und ein sehr brisantes Thema, zu Recht auch. Wem hast du das bisher noch erzählt? Zwei Psychologen, die ich hatte, also Therapeuten, Psychologen. Ich war durch die Gewalt meiner Familie lange Zeit in therapeutischer Behandlung. Mhm. Die wussten davon, haben auch immer, sage ich jetzt einfach mal, normale Gespräche oder es immer wieder zur Tagesordnung gebracht, dass es eben nicht eskaliert. Ich glaube, ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen, aber vielleicht wäre es auch ohne diese Psychologen und Therapeuten eskaliert, ich kann es nicht einschätzen. Aber ich hatte eigentlich durchgehend therapeutische und psychologische Hilfe. Ja. Wie ist es denn mit deiner Frau? Das war's. Nein, absolut nicht. Die weiß es nicht? Nein, die weiß es nicht und wenn es nach mir gehen würde, würde sie es auch nie wissen. Mhm. Warum nicht? Eigentlich, ja, warum nicht? Angst. Mhm. Pure Angst. Also, ich glaube, bei einer Frau oder bei einer Mutter, wo dann irgendwie das eigene Kind, unabhängig davon, ob es dann der Vater ist oder wer auch immer, in meinem Falle, ich glaube, bei mir ist einfach so die Angst, dass sie überreagiert und man einfach sagt, um Gottes Willen, ich will nie wieder etwas mit dir zu tun haben, morgen hast du die Scheidung und du siehst dein Kind nie wieder. Mhm. Und du wärst natürlich, wenn du offen in die Beziehung, in die Ehe reingegangen, ihr seid verheiratet, ne, sagst du? Ja, reingegangen wärst, dann wäre das natürlich für dich auch befreiender gewesen, wenn du alles auf den Tisch gelegt hättest, so wie du es mir auch gerade erzählt hast, wäre, ja, finde ich, eine Last von dir weg, denn irgendwie hast du nicht Angst, dass sie es dann doch vielleicht mal erfährt? Ich meine, du redest hier in aller Öffentlichkeit darüber. Ich weiß, dass die Domian nicht guckt, ja, und ich weiß, dass sie das jetzt wohl nicht mitkriegt, aber ich sag jetzt einfach mal, es weiß sonst keiner. Also es wissen zwei Ärzte, wie gesagt, das weiß jetzt du, wobei ich auch ganz offen und ehrlich sagen muss, Dennis ist nicht mein richtiger Name, ich bin da natürlich aufgrund die Idee, dass meine Frau es vielleicht irgendwann mal hören wird, natürlich etwas vorsichtig gewesen, als ich bei euch angerufen habe. Ich will dir sagen, mir wäre wohler, wenn du es deiner Frau auch offen erzählt hättest. Ja, aber was habe ich denn davon? Denn? Naja, denn ich meine, ich hab doch ein großes Risiko, aber das war es doch. Ja, schon, aber so bleibt natürlich so ein kleiner Beigeschmack schon. Vielleicht bricht es ja doch wieder raus. Ja, kann ich es ja immer noch machen. Ja, ich meine, das ist jetzt seit 4,5 Jahren komplett tot. Ja, aber auch wenn man am Anfang damit umgeht und sagt, das ist wirklich vorbei und das auch glaubhaft einem Menschen, den man liebt, den es erklärt, ist man, glaube ich, noch mehr auf der sicheren Seite. So habe auch ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, gut, ich glaube dir das, wie du das jetzt sagst. Aber wer sagt mir, dass das nicht vielleicht doch in 3-4 Jahren wieder ausbricht? Und dann hast du ein Kind vor der Nase, ist dein Kind. Ja, ich verstehe deine Einstellung, ja. Hast du im Moment auch noch Kontakt mit einem Psychiater oder einem Psychologen? Nein. Seit 2 Jahren nicht mehr. Mhm. Also die Therapie ging dann auch irgendwann zu Ende, wurde von der Krankenkasse nicht weiter finanziert und so weiter und so fort, wie es halt nun mal irgendwann leider Gottes mit Therapien ist. Mhm. Und man hat dann auch irgendwann gesagt, hör mal zu, der Typ ist jetzt erwachsen, die Gewalt der Kindheit hin und her und die Probleme, die da kamen, Tod der Mutter, Tod des Vaters eventuell, Borderline und so weiter und so fort, was ich halt einmal therapiert habe lassen in den letzten Jahren, ist dann auch irgendwann so weit in die Senke verschwunden, dass der Therapeut gesagt hat, okay, wir können dich jetzt eines guten Gewissens hier entlassen. Mhm. Und natürlich der Therapeut wusste auch von diesen Neigungen und hat quasi auch diesen Weg mitgemacht. Das heißt, ich hatte den Therapeuten von vor der Zeit oder beziehungsweise in der Zeit, wo ich die Neigung hatte schon und er wusste über diese Neigung Bescheid, als auch er den Weg mitgemacht hat aus dieser Neigung raus. Das heißt, er war auch der erste Anlaufpartner, wo ich dann irgendwann nach einem Monat mal festgestellt habe, hör mal, ich habe jetzt seit einem Monat darauf nicht mehr masturbiert, was denkst du jetzt darüber? Also Dennis, mir wäre ganz wohl, wenn du doch nochmal einen entsprechenden Fachmann aufsuchen würdest. Mit deiner Geschichte im Nacken, die du mir gerade erzählt hast, und jetzt aktualisiert mit der Tatsache, dass du jetzt Vater geworden bist. Ja, ja. Und zwar bei einem Therapeuten, der wirklich spezialisiert ist auf diese Gebiete. Ja. Werden wir gerne für dich uns gleich mal ein bisschen schlau machen, wen wir da dir sogar direkt empfehlen können, wo du hingehen solltest. Ich rate es dir dringend. Ich rate es dir dringend einmal für dich selbst, damit du vielleicht 100% plus Gewissheit hast. Ja. Und ich rate es dir auch, falls irgendwann doch mal das Gespräch kommt mit deiner Frau, dass du sagst hier, ich hab das und das und das getan. Ich bedauere es immer noch, dass du es ihr nicht erzählt hast. Vielleicht ist es auch noch gar nicht zu spät, es ihr zu erzählen. Es wird eine gewisse Irritation geben, aber wenn du es gleich dann auch noch verpackst damit, dass du sagst, ich gehe jetzt nochmal zu einem Fachmann und lass mich beraten und arbeite da einige Dinge nochmal mit mir auf, wärst du ein ehrlicherer Part in der Beziehung. So ist immer ein merkwürdiges Geheimnis zwischen euch beiden. Es würde dir, ich garantiere dir, es würde dir besser gehen. Aber es ist das Risiko da, das musst du eingestehen, dass sie geht. Dass sie ihre Koffer packt und, sagt, deine Tochter, der kann ich die Gefahr nicht mehr aussetzen und ich bin morgen am Gericht und hole mir eine einstweilige Verfügung oder, muss ja gar nicht so hart sein, aber die Bandbreite von Reaktionen geht über vielen Dank, dass du es mir erzählt hast und alles ist gut, bis hin zu, ich will dich nie wiedersehen und ab morgen hast du ein Schreiben vom Anwalt im Briefkasten und weiß ich nicht. Andererseits, ihr seid jetzt eine ganze Weile zusammen. Ich gehe davon aus, dass sechs Jahre, dass das eine gute und innige, tiefe Liebesbeziehung ist. Ist es so? Ja, wir hatten unsere Probleme. Ich denke, die hat jeder. Aber hat jeder. Auch diese haben wir gelöst bekommen. Und da habe ich einfach auch so die idealistische Vorstellung, dass wenn man so ein Lebensgeheimnis dann einem Partner offenbart, auch mit ihm auch diese Problematik offenbart, ihm erklärt, warum du das noch nicht gesagt hast, weil du eben die Angst hast, dass sie das und das macht, habe ich die Hoffnung, dass in einer gefestigten Beziehung, eine Liebesbeziehung, dass eine wirklich gute Liebesbeziehung das trägt und aushält. Wenn du das auch noch kombinierst mit einem erneuten Psychologenbesuch, finde ich, wärst du total auf der richtigen und rechten Seite. Das ist natürlich besteht immer latent diese Gefahr, dass sie dann vielleicht überreagiert. Ich würde sie in dem Fall sogar in Kauf nehmen. Für die Ehrlichkeit und auch für dein grades Rückgrat, was du dann hast. Im Moment ist das alles noch verschwommen. Ich weiß, das ist schwierig. Ich verstehe, was du meinst, aber klar, es ist ein Stück weit eine Illusion, in der ich lebe, zu sagen, okay, meine Frau weiß davon nichts und meine Frau soll davon vielleicht auch gar nichts wissen. Oder zumindest war das die Einstellung bis vor 10 Minuten, als ich mit dir geredet habe. Da sage ich halt ganz klar, meine Frau soll davon nichts wissen. Ja? So. Und vielleicht ist es ein Stück weit eine Illusion, da gebe ich dir recht. Aber wenn ich die Auswahl habe zwischen, ich habe eine Illusion, in der ich lebe und glücklich bin mit meiner Frau und meiner Tochter und der Neigung, die nicht mehr da ist. Ich weiß, was du meinst. Und der Realität. Dennis. Auch auf, vielleicht nur auf 1, 2, 3% Chance. Keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Ich will dir ein Argument sagen, weswegen du es ihr sagen musst. Ja. Und das Argument ist wirklich jetzt schlagend. Ja. Du sagst, sie hört oder sieht nicht Domian. Sie schläft jetzt noch. Du weißt aber nicht, wer jetzt zugehört hat, der dich an der Stimme erkannt hat. Ja. Das kannst du nicht einschätzen. Da haben wir schon die verrücktesten Sachen erlebt. Stell dir bitte vor, deine Frau erfährt das jetzt um irgendeine komische, verrückte Ecke, wo du nie mit gerechnet hättest. Ja. Dann ist es schlimm. Dann ist der Vertrauensbruch eklatant. Deswegen musst du es sagen. Du musst es ihr sagen. Allein deshalb musst du es ihr schon sagen. Und also du tust es quasi selber ins Abseits geschossen. Ja, nein, ich glaube nicht. Letztendlich ist es gut für dich, Dennis. Letztendlich ist es vielleicht die letzte wirkliche Befreiung für dich. Die letzte wirkliche Befreiung. Aber auch raus aus der Illusion. Die Illusion ist auch nichts. Eine Illusion ist so lange schön, wie man sich die Illusion bewahrt. Natürlich. Also, wenn man selber in der Illusion steckt, natürlich. Nimmt man die Illusion natürlich nicht als Illusion wahr, sondern als Realität. Ja, aber vielleicht ist jetzt alles noch früh genug. Das Kind ist klein, es ist noch keine 5, 6, 7, 8, 9 Jahre alt und besser jetzt als morgen. Jeder Tag, der vergeht, jeder Tag, der mehr in dieser Illusion oder dieser Halblüge, es ist keine richtige Lüge, in dem Verschweigen, sagen wir es so. Ich weiß, was du meinst. Ja, ist nicht gut. Ich glaube, die einzige Panik, die einzige Angst, die ich wirklich hätte, ich denke ja auch über das Thema nach, sage ich einfach mal, ich glaube, das wäre gar nicht meine eigene Tochter, weil da ist natürlich eine emotionale Bindung einfach schon festigt über die ganzen Jahre, selbst wenn sie jetzt in die Pubertät kommt, irgendwann in den 5, 6, 7 Jahren, sondern bei Freundinnen dieses Alters, sage ich jetzt einfach mal. Also Mädchen oder Jungs, die sie mit nach Hause bringt oder die man dann kennenlernt. Also die Angst ist durchaus noch so bei dir da. Eine Angst ist da, auf jeden Fall. Ich meine, es unter Kontrolle zu haben. Ich habe auch diese Neigung nicht mehr und ich habe auch jetzt vor 4,5 Jahren nicht mehr masturbiert. Du musst was machen. Du musst was machen, Dennis. Du musst wirklich was machen. Du musst wirklich was machen. Und ich sag's nochmal, du tust es für dich. Du tust das für dich, für ein wirklich gerades Leben, was du dann danach führen wirst. Es ist schon alles gut gegangen, dass du nie irgendwas was Reales gemacht hast mit dem Kind. Es ist schon alles gut gelaufen. Ja. Jetzt rufen wir dich nochmal an und geben dir nochmal ein paar wichtige Adressen an die Hand. Ja. Das machen wir, ne? Machen wir. Gut. Dann legst du auf und Sabine. Danke dir dann, ja. Sehr gerne. Und Sabine meldet sich gleich, Dennis. Alles klar. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Bis dann. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. Und morgen haben wir Themennacht, wie vorhin schon angekündigt. Und das Thema heißt, ich habe nie Sex. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die unfreiwillig oder freiwillig auf Sexualität verzichten. Also vielleicht, weil sie asexuell sind, weil sie krank sind, weil sie sehr fromm sind. Oder vielleicht auch, weil sie schlimme Erfahrungen mit Sexualität gemacht haben. Wenn irgendetwas in der Richtung oder vielleicht auch was ganz anderes zutrifft in eurem Fall und ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Leitungen sind geschaltet, Leitungen sind kostenfrei für euch oder ruft natürlich auch gerne während der Sendung an. Ich habe nie Sex, unser Thema morgen, und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage bye bye. Bis morgen. Ciao.